Sie, warum 4 Jahre mörderisches Sein? Wussten die Toten, wussten die Lebenden? Und wenn sie es alle wussten, wie konnte dann der Hass Deutsche gegen Deutsche stellen? Aber einer von euch wusste, warum. Wir streben diesen Weg für unsere Erde Schritt um Schritt. Wo ist der alte Zeit in Heldenmut mit dem der treuen Männer war.